HR3 Club Night. Heute die offene Version der HR3 Club Night mit Andy Dux aus dem Techno Club des Dorian Gray. Alle Eulen. HR3 Open Club Night. Heute mit Andy Dux. We'll be right back. Thank you. Thank you. Ciao. The new Overdrive Simulant Track Part 2. Morgen Mittag ab 12 Uhr in Hanau, der Love Park mit Sven Fit und DJ T. Es findet auf jeden Fall statt. Bringt die Schirme mit und bringt eure Eulen mit.

And you ask yourself. ask yourself. Groove. Ja, und hier nochmal die Nummer für alle Leute, die uns einmal anrufen wollen. Das ist die 155-691. 155-691. Denkt an die Eulen. 3 Open Club Night heute mit Andy Dux. Und denkt daran, gegen 23.30 Uhr haben wir noch ein kleines Special mit DJ Adamski. Er wird ein bisschen The Return of New Electro spielen. Mit Eulen. We'll be right back. Thank you. Wie gesagt, nicht vergessen, morgen Mittag ab 12 Uhr in Hanau, der Love Park mit DJ T, genannt Till Eulenspiegel und Sven Feit. In etwa 10 Minuten dann Elektro mit Adamski. Nach der verkorksten ersten Stunde ein paar coole Beats. Yeah, yeah. Sein. Bin schon zu lang Eulen gewesen. Will auch nicht mehr Eulen sein. Bin auch schon so lang Eulen gewesen. We'll be right back. Club Night mit DJ Andy Dux. Und jetzt mache ich den Rest. Ich bin Adamski aus dem Techno Club. Dorian Gray. Ja, vielen Dank an den Andi für den Support. Ich wünsche euch noch was. Einen schönen Abend. Ja, die Eulen verabschieden sich auch. Und noch ein bisschen Stimmung hier. See ya. Freitags ab 23 Uhr im Techno Club.